Ein elegant gekleideter Herr von aristokratischer Haltung sitzt auf der Terrasse des vornehmsten Yachtclubs von Palm Beach. Scheinbar unbeteiligt betrachtet er das illustre Leben auf den großen Motorjachten der Reichen und Schönen, die aus ganz Amerika hierher kommen, um einander ihre luxuriösen Besitztümer vorzuführen. Partys bestimmen den Alltag und ganz besonders die Neureichen werden nicht müde, einander mit immer üppigeren Festen und Attraktionen zu überbieten. Ihnen gilt die Aufmerksamkeit Viktor Lustigs, der, vor wenigen Tagen erst eingetroffen, diskret das feinsinnige Repertoire eines distinguierten Adligen zur Schau stellt. Monokel im Auge, Nelke im Knopfloch, Gamaschen über feinen Lederschuhen und Spazierstock mit silbernem Knauf in der Hand, spielt er mit gekonnter Eleganz den konservativen Europäer und erregt damit die Neugier der Nabobs. Zu gerne möchten sie mehr wissen über den Grafen mit den perfekten Manieren, der täglich in einer Luxuslimousine, gesteuert von einem japanischen Chauffeur, vorfährt und der so überaus zuvorkommend zu plaudern versteht, sich mitunter sogar bereit erklärt, das eine oder andere Fest mit seiner Anwesenheit zu beehren. Dort umschwärmt man ihn, lauscht aufmerksam seinen Geschichten aus der alten Welt und manch reife Dame fasst schon bald ernsthaft ins Auge, diesen ausgesucht charmanten Aristokraten für ihre Tochter einzufangen. Mitunter noch näher als diese Mütter rücken einige Herren an den Grafen heran, wenn er wie nebenbei dezente Andeutungen über satte Gewinne macht, die er mit geschickt eingefädelten Projekten oder komplizierten Börsenmanövern realisiert hat. Nicht lange, und sie unterbreiten erste Angebote, um in diese Geschäfte einsteigen zu dürfen. Der Graf aber zögert, was ihren Ehrgeiz weiter anstachelt. Mancher drängt ihm sein Geld geradezu auf, allein es hilft nichts. Höflich distanziert vermittelt Graf Lustig unmissverständlich den Eindruck, nur aus einem einzigen Grund nach Palm Beach gekommen zu sein, um auszuspannen und das Leben zu genießen. Im Laufe der folgenden Tage jedoch zeigt er sich für einen unter den Emporkömmlingen ein wenig zugänglicher. Er hat ihn aufmerksam beobachtet und dann entschieden, mit genau diesem ein ganz besonderes Geschäft abzuwickeln. Mr. Loller ist Autofabrikant und hat sein Vermögen im Weltkrieg gemacht. Er ist bekannt dafür, auf seiner großen modernen Yacht rauschende Feste zu veranstalten, die beträchtliche Summen verschlingen. Wirklich blendend aber können seine Geschäfte nicht laufen. Die großen Autokonzerne Amerikas nehmen kleinen Herstellern wie ihm schon seit längerem bedeutende Anteile des Geschäftes weg. Der Herr müsste also finanzielle Probleme haben oder in Kürze erwarten dürfen. Das macht ihn zum idealen Opfer für einen Coup, der in einschlägigen Kreisen als rumänische Schachtel bezeichnet wird, außerhalb dieser Kreise jedoch unbekannt ist. Graf Viktor Lustig erweist Mr. Loller mehrfach die Ehre, seine Partys zu besuchen und freundet sich schließlich sogar ein wenig mit ihm an. Im Verlauf eines vertraulichen Gesprächs erwähnt er beiläufig, wie er nach dem Verlust der Familiengüter, verursacht durch den Weltkrieg, auf eine geniale Methode gestoßen ist, komfortabel, zielsicher und dauerhaft zu Geld zu gelangen. Nähere Ausführungen müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da neue Gäste ankommen und den Grafen freudig begrüßen. Sehr zum Verdruss von Mr. Loller, der gerne mehr erfahren hätte. Ungeduldig spricht er das Thema im Verlauf der nächsten Tage mehrfach an, bis der Graf sich schließlich bereit erklärt, ihn im Namen ihrer mittlerweile guten Freundschaft in das Geheimnis einzuweihen. Er bittet ihn dazu in sein Hotelzimmer und nimmt ihm zuerst einmal das Versprechen ab, über alles, was in den folgenden Stunden geschehen wird, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Mr. Loller ist selbstverständlich einverstanden. Der Graf verschließt die Zimmertüre und zieht die Vorhänge zu. Dann öffnet er einen Koffer und entnimmt ihm ein kunstvoll gestaltetes Kästchen von 30 cm Länge und 20 cm Breite. Mr. Loller ist gespannt. Das Kästchen, versehen mit mysteriösen Zifferblättern und Metallknöpfen, dient nur einem einzigen Zweck: der Vervielfältigung von Geldscheinen. Mr. Loller ist fasziniert. Unbedingt und um jeden Preis begehrt er zu wissen, wie die wundervolle Geldvermehrung funktioniert. Der Graf ist nur unter nochmaligem heiligen Versprechen absoluter Verschwiegenheit bereit, die Arbeitsweise des kleinen Kastens zu demonstrieren. »Zu niemandem ein Sterbenswort, mein Ehrenwort, Herr Graf«, schwört Loller. Viktor Lustig kann in seinen Augen die Gier wachsen sehen. Um die Spannung zu steigern, beginnt er eine weitschweifige Erzählung, wie er in den Besitz des Kästchens gekommen ist und welch großer Geist es entworfen und gebaut hat. »Ich bezweifle«, sagt er im Vertrauen, »dass es auf der Welt einen zweiten Menschen von solcher Genialität gibt wie den Erfinder dieser Schatulle.« Dann ist es an der Zeit, ihre Arbeitsweise zu demonstrieren. An einem Ende der Schachtel befinden sich zwei schmale Schlitze. In den oberen schiebt der Graf feierlich eine 1.000-Dollar-Note. In den unteren ein leeres Blatt Papier von gleicher Größe. Anschließend verstellt er, mit seinen Erklärungen fortfahrend, mehrere Minuten lang konzentriert die Zeiger- und Metallknöpfe. »In der Schatulle«, flüstert er, »laufen jetzt komplizierte chemische Prozesse ab. Die echte 1.000-Dollar-Note wird dabei auf das leere Papier kopiert.« Da dieser Prozess mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird, schlägt er vor, gemeinsam etwas zu trinken. Sie verlassen das Zimmer, der Graf schließt es sorgfältig ab, dann nehmen sie auf der sonnigen Terrasse des Hotels Platz, um sich mit ein paar kühlen Drinks die Zeit zu vertreiben. Für Mr. Loller sind es allerdings eher quälend lange Stunden, bis endlich der Zeitpunkt gekommen ist, wieder hinauf ins Hotelzimmer zu gehen und nachzusehen, ob der Prozess erfolgreich verlaufen ist. Der Graf dreht dazu erneut an den Knöpfen der Schatulle, betätigt dann einen Hebel, und tatsächlich werden aus den beiden Schlitzen zwei völlig identische 1.000-Dollar-Noten herausgeschoben. Mr. Loller ist außer sich. Das ist das Größte, was er in seinem Leben gesehen hat. Der Graf muss in Anbetracht seiner Faszination noch einmal darauf verweisen, dass er versprochen hat, zu niemandem ein Wort über die Schatulle zu verlieren. Zu niemandem und niemals. Dann übergibt er dem glückseligen Autofabrikanten beide 1.000-Dollar-Scheine. »Wechseln Sie sie bei einer Bank gegen kleinere Scheine ein«, sagt er. »Sie werden feststellen, dass sie problemlos angenommen werden. Achten Sie aber darauf, dass Sie jeweils nur einen Schein zu einer Bank tragen, denn sonst fällt noch jemandem auf, dass Sie die gleiche Seriennummer haben.« Freudentaumelnd zieht Mr. Loller davon. Der Fisch ist an der Angel und der Graf seiner Sache sicher. Die Echtheit der Banknoten wird tatsächlich niemand anzweifeln. Der Trick besteht darin, echte Banknoten zu verwenden, deren Seriennummern einander sehr ähnlich sind, so dass lediglich zum Beispiel aus einer 3 eine 8 gemacht werden muss, damit die Nummern identisch sind. Dieser kleine, sehr sorgfältig ausgeführte Manipulation fällt bei der Prüfung in der Bank nicht auf. Mr. Loller, der von diesem Schwindel weder weiß noch etwas ahnt, stellt sich eine ganz andere Frage. Ganz gleich, wie aus dem leeren Blatt Papier die echte Banknote wurde, wie kann er in den Besitz dieser Schatulle gelangen, die die perfekte Lösung seiner finanziellen Probleme wäre? Er muss sie haben und bedrängt den Grafen, sie zu verkaufen. Selbstverständlich lehnt der Graf kategorisch ab. Mehrere Tage lässt er den Autofabrikanten zappeln, der immer höhere Summen bietet, bis der Betrag erreicht ist, den der Mann maximal flüssig machen kann. Viktor Lustig hat für diese Grenze ein feines Gespür und gibt, als sie erreicht ist, schließlich nach. Für 25.000 Dollar in bar wechselt die rumänische Schachtel ihren Besitzer. Zurück auf seiner Yacht macht Mr. Loller sich sofort daran, seine Barschaft aufzubessern. Nach langen, quälenden Stunden gibt die Schatulle jedoch lediglich einen 1.000-Dollar-Schein und ein leeres Blatt Papier wieder heraus. Also genau das, was er vorher hineingeschoben hat. Mr. Loller ist verzweifelt. Misstrauisch geworden, bricht er die Schachtel auf und findet darin nichts weiter als eine simple Mechanik für den Einzug und die Herausgabe von Geldschein und leerem Blatt. Mr. Loller ist zornig. Er eilt zurück zum Hotel, um den Grafen zur Rede zu stellen, doch er ist bereits abgereist. Wieder ist ihm ein Coup gelungen, von dem die Polizei nichts erfahren wird. Denn was soll Mr. Lollard zur Anzeige bringen? Dass er betrogen wurde beim Kauf einer Maschine, mit der er Geld fälschen wollte?